Ein Sprecher des Außenministeriums der TEVJK veröffentlichte am 22. August eine Stellungnahme mit folgendem Wortlaut. Die USA beschwören auf der koreanischen Halbinsel erneut einen Atomkrieg herauf, der jederzeit auszubrechen droht. Am 22. August begannen sie unter Einsatz ihrer zahlreichen Truppen in Überseestützpunkten wie Südkorea und Japan, der südkoreanischen Streitkräfte und enormer Kriegsrüstungen die gemeinsame Militärübung Ulti Freedom Guardian gegen die TEVJK. Die groß angelegte aggressive amerikanisch-südkoreanische Übung, die trotz der wiederholten Warnungen der TEVJK stattfindet, ist durchaus eine schwere militärische Provokation für einen nuklearen Angriff auf die Republik und eine Herausforderung gegen Frieden und Stabilität der Region. Die Lage auf der koreanischen Halbinsel ist ohnehin beispiellos unsicher, weil die Amerikaner auf der Halbinsel und in deren Umgebung ununterbrochen die strategischen Vermögen wie die unterschiedlichen strategischen Atombomber und das Raketenabwehrsystem THAAD eingesetzt haben und es tun wollen. Und mit dem diesmaligen Manöver wird die Situation nahe an den Rand eines Krieges getrieben werden, was ein unverzeihliches Verbrechen ist. Mit den hintereinander folgenden offensiven und aggressiven gemeinsamen Militärübungen und unaufhörlichen Aufrüstungen rufen die USA einen Teufelskreis der Lagenzuspitzung ins Leben und verfolgen dabei das Ziel, unter allen Umständen eine extreme Konstellation wie das Ereignis im August des letzten Jahres wieder herbeizuführen und mit diesem als Vorwand noch mehr strategische Vermögen in Südkorea einzusetzen, die Bildung des Dreier-Militärpaktes von den USA, Japan und Südkorea zu rechtfertigen und in der Region ihre militärische Hegemonie aufrecht zu erhalten. Solange die amerikanisch-südkoreanischen gemeinsamen Militärübungen nicht voll und ganz gestoppt werden, sind auf der koreanischen Halbinsel und in der Region Entspannung, Frieden und Sicherheit undenkbar. Als eine Maßnahme für den Schutz des Staates und der Gesellschaftsordnung vor der ständigen atomaren Drohung der USA hat sich die TEVJK für die Ausrüstung mit Kernwaffen entschieden und hält an der Verstärkung ihrer atomaren Streitkräfte als einer strategischen Linie fest. Die Gefahr eines nuklearen Krieges aus den USA, gestützt auf die mächtigen atomaren Abschreckungsmittel von Wurzel aus auszuschalten und den Frieden der Region und der Welt zu verteidigen, das ist der konsequente Standpunkt der Regierung der TEVJK. Die ständigen feindseligen Handlungen der USA gegen die TEVJK, wie die aggressiven Kriegsübungen und alle Faktoren ihrer nuklearen Drohung, werden einer entschiedenen und gnadenlosen Vergeltung der Armee und Bevölkerung der Republik nicht ausweichen.